Abschnitt 6 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 6, Teil 2. Midwinter verließ hastig seinen Platz und setzte sich neben Ellen an den Tisch. Ebenso wie er schon vorher einmal in Mr. Brocks behaglichem, gesunden Menschenverstande eine Zuflucht vor der Tyrannei seines eigenen Aberglaubens gesucht, flüchtete er sich jetzt mit derselben ungestümen Hast und derselben geradsinnigen Aufrichtigkeit zu des Doktors Theorie der Träume. »Ich sage dasselbe, was mein Freund sagt«, antwortete er, vor Enthusiasmus erglühend. »Dies fängt an, interessant zu werden. Fahren Sie fort. Bitte, fahren Sie fort.« Der Doktor blickte seinen seltsamen Gast nachsichtiger an, als er bisher getan. »Sie sind in meiner Erfahrung der erste Mystiker, der einer klaren Augenscheinlichkeit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen bereit war. Ich verzweifle nicht daran, Sie zu bekehren, ehe unsere Nachforschungen zu Ende sind.« »Lassen Sie uns jetzt zu den nächsten Ereignissen übergehen«, fuhr er fort, nachdem er einen Blick in das Manuskript getan. Der Zwischenraum von Vergessenheit, der, wie hier angegeben ist, den ersten Erscheinungen des Traumes folgte, ist leicht zu erklären. Derselbe ist nichts weiter als das momentane Aufhören der Tätigkeit des Gehirns, indem eine tiefere Welle des Schlafs dasselbe überflutet, wie denn auch das darauf folgende Gefühl des Alleinseins in der Dunkelheit nur den Übergang von der vollkommenen Ruhe des Gehirns zu neuer Tätigkeit desselben andeutet, nur dass es dabei noch nicht bis zur Reproduktion einer neuen Reihe von Eindrücken kommt. Lassen Sie uns sehen, welcher Art die folgenden Bilder sind. Ein einsamer Teich von offenen Feldern umgeben, ein vom Sonnenuntergang geröteter Horizont an der jenseitigen Grenze des Teiches und der Schatten eines Weibes am diesseitigen Rande desselben. Sehr gut. Jetzt, Mr. Armadale, wie kam jener Teich in Ihren Kopf? Die offenen Felder sahen Sie auf Ihrer Fahrt von Castletown nach diesem Ort, aber wir haben in dieser Gegend keine Teiche oder Seen, auch können Sie deren ebenso wenig kürzlich anderswo gesehen haben, denn Sie langten hier nach einer Segelfahrt auf dem Meere an. Müssen wir uns mit einem Bilde oder einem Buche oder einer Unterhaltung mit Ihrem Freunde behelfen? Ellen blickte Midwinter an. »Ich erinnere mich nicht, von Teichen oder Seen gesprochen zu haben«, erklärte er. »Erinnerst du dich an etwas der Art?« Anstatt die Frage zu beantworten, wandte Midwinter sich plötzlich zum Doktor. »Haben Sie die letzte Nummer der Manxer Zeitung?«, frug er. Der Doktor holte dieselbe von dem Nebentische. Midwinter suchte die Stelle, welche jene Auszüge aus einer kürzlich erschienenen Reisebeschreibung von Australien enthielt, die am vergangenen Abend Ellens Interesse so lebhaft erweckt hatten, während er, Midwinter, über dem Vorlesen derselben eingeschlafen war. Dort, in der Stelle, welche schilderte, wie die Reisenden vom Durst gequält endlich die Entdeckung machten, die ihnen das Leben rettete, dort befand sich der große Teich, der in Ellens Traume figuriert hatte. »Legen Sie die Zeitung noch nicht fort«, sagte der Doktor, als Midwinter ihm dieselbe gezeigt und ihm die notwendigen Erklärungen gegeben hatte. »Es ist sehr leicht möglich, dass wir, ehe wir mit unseren Nachforschungen zu Ende sind, jener Auszüge noch ferner bedürfen werden. Den Teich haben wir gefunden. Wie steht es mit dem Sonnenuntergang? Es wird in diesen Zeitungsauszügen nichts der Art erwähnt.« »Suchen Sie noch einmal in Ihrem Gedächtnisse, Mr. Armadale, es fehlt uns Ihr wacher Eindruck von einem Sonnenuntergange, also haben Sie die Güte.« Ellen vermochte abermals keine Antwort zu geben und abermals half Midwinters lebendiges Gedächtnis ihm aus der Verlegenheit. Ich glaube, die Spur dieses Eindrucks ebenso wohl finden zu können, als ich die jenes anderen fand, sagte er zum Doktor gewendet. Nachdem wir gestern Nachmittag hier angelangt waren, machten mein Freund und ich einen langen Spaziergang über die Hügel. »Das ist's«, rief Ellen, »jetzt erinnere ich mich. Die Sonne war eben im Untergehen, als wir zum Nachtessen nach dem Hotel zurückkehrten und der Himmel bot eine so herrliche, glutrote Färbung, dass wir beide stillstanden, um ihn zu betrachten. Und dann plauderten wir von Mr. Brock und ergingen uns in Mutmaßungen, welche Station er auf seiner Heimreise jetzt wohl erreicht haben möge. Mein Gedächtnis mag vielleicht schwer in Gang zu bringen sein, Doktor, aber sobald dasselbe einmal im Gange ist, werden Sie es nicht so bald wieder zum Stehen bringen. Ich bin noch nicht halb zu Ende.« »Warten Sie einen Augenblick aus Barmherzigkeit für Mr. Midwinters Gedächtnis und das meinige«, bat der Doktor. »Wir haben die Spuren Ihrer Vision der offenen Felder, des Teiches und des Sonnenunterganges in Ihren wachen Eindrücken entdeckt. Doch der Schatten des Weibes ist noch unerklärt geblieben. Können Sie uns das Original zu dieser geheimnisvollen Gestalt in der Traumlandschaft zeigen?« Ellen war abermals unfähig, dem Doktor zu helfen, und Midwinter wartete mit atemlosem Interesse die Blicke auf das Gesicht des Doktors heftend der Dinge, die da kommen würden. Es herrschte zum ersten Male tiefes Schweigen im Zimmer. Mr. Horbury blickte fragend von Ellen zu Ellens Freunde. Keiner von beiden antwortete ihm. Zwischen dem Schatten und dem Wesen des Schattens lag eine tiefe, geheimnisvolle Kluft, die sie alle drei nicht ausfüllen konnten. »Geduld«, sagte der Doktor gelassen, »wir wollen die Gestalt am Teiche für jetzt ruhen lassen und sehen, ob wir dieselbe nicht später irgendwo wieder aufnehmen können. Erlauben Sie mir zu bemerken, Mr. Midwinter, dass es keine Kleinigkeit ist, einen Schatten zu identifizieren, aber wir wollen nicht verzweifeln. Diese unerfassliche Jungfrau vom See wird vielleicht, wenn wir sie das nächste Mal treffen, eine greifbare Gestalt annehmen.« Midwinter erwiderte nichts. Von diesem Augenblicke begann sein Interesse an der Nachforschung nachzulassen. »Welches ist die nächste Szene in dem Traume?« fuhr Mr. Horbury fort, indem er wieder in das Manuskript sah. »Mr. Armadale sieht sich in einem Zimmer. Er steht vor einem langen Fenster, das auf einen Rasenplatz und Blumengarten geht, und der Regen schlägt an die Fensterscheiben. Der einzige Gegenstand, den er im Zimmer sieht, ist eine kleine Statue, und seine einzige Gesellschaft ist die des Schattens eines Mannes, der ihm gegenübersteht. Der Schatten streckt den Arm aus, und die Statue fällt in Scherben auf den Boden. Der Träumende, voll Unmut und Verdruss hierüber, bemerken Sie wohl, meine Herren, dass die Verstandesfähigkeiten des Träumenden hier ein wenig erwachen und der Traum auf einen Augenblick ganz natürlich von der Ursache zur Wirkung übergeht. Der Träumende also bückt sich, um die Scherben zu betrachten. Wie er sich wieder aufrichtet, ist seine Umgebung verschwunden. Das heißt, in der Ebbe und Flut des Schlafes ist jetzt die Flut an der Reihe und das Gehirn ruht ein wenig von seiner Anstrengung. Was gibt es, Mr. Armadale? Geht Ihr unbändiges Gedächtnis wieder einmal mit Ihnen durch? Ja, rief Ellen im vollen Galopp. Ich habe die zerbrochene Statue ausgespürt. Dieselbe ist nichts anderes als eine Porzellanschäferin, die ich im Gastzimmer des Hotels vom Kaminsims warf, als ich gestern Abend um das Nachtessen schellte. Hören Sie, welche Fortschritte wir machen, wie? Es ist fast wie ein Rätselraten. Das nächste Mal kommst du an die Reihe, Midwinter. Nein, sagte der Doktor, ich komme an die Reihe, wenn Sie es erlauben. Ich fordere das lange Fenster, den Garten und den Rasenplatz als mein Eigentum. Sie werden das lange Fenster im nächsten Zimmer finden, Mr. Armadale. Wenn Sie zu demselben hinausschauen, werden Sie den Garten und Rasenplatz vor demselben erblicken, und wenn Sie Ihr erstaunliches Gedächtnis anstrengen, werden Sie sich erinnern, dass Sie die Güte hatten, besonders schmeichelhafte Notiz von meinem eleganten französischen Fenster und meinem hübschen Garten zu nehmen, als ich Sie und Ihren Freund gestern nach Port St. Mary fuhr. Ganz recht, erwiderte Alan, das tat ich allerdings. Aber wie steht es mit dem Regen, der in meinem Traume ans Fenster schlug? Ich habe seit einer Woche keinen Tropfen Regen gesehen. Mr. Horbury zögerte. Die Mengser Zeitung, die auf dem Tische liegen geblieben war, fiel ihm ins Auge. »Wenn wir nichts anderes zu finden imstande sind«, sagte er, »wollen wir versuchen, ob wir die Idee des Regens nicht an derselben Stelle finden können, wo wir die Idee des Teiches fanden.« Er las den Auszug sorgfältig durch. »Ich hab's«, rief er, »hier wird beschrieben, wie den durstigen Reisenden in Australien der Regen zu Hilfe kam, ehe sie den Teich gefunden hatten.« »Siehe da, der Regenschauer, Mr. Armadale, der Ihnen in den Kopf kam, nachdem Sie Ihrem Freunde gestern Abend den Auszug vorgelesen. Und Sie, Mr. Midwinter, sehen Sie wohl, wie der Traum gewöhnlich die wachen Eindrücke durcheinander mischt? Können Sie den wachen Eindruck entdecken, der die menschliche Gestalt am Fenster erklärt?« frug Midwinter. »Oder werden wir den Schatten des Mannes übergehen, wie wir bereits den Schatten des Weibes übergangen haben?« Er tat die Frage mit der ausgesuchtesten Höflichkeit, doch lag in dem Ton, in dem er sprach, ein Anflug von bitterem Spott, der dem Ohre des Doktors nicht entging, so dass dieser augenblicklich kampfbereit war. »Wenn man am Strande Muscheln sammelt, Mr. Midwinter, nimmt man gewöhnlich diejenigen Muscheln zuerst, die einem am nächsten liegen«, entgegnete der Doktor. »Wir sammeln augenblicklich Tatsachen und wollen dieselben zuerst aufnehmen, die am leichtesten zu finden sind. Lassen Sie den Schatten des Mannes und den Schatten des Weibes für jetzt miteinander spazieren gehen. Wir wollen sie nicht aus den Augen verlieren, das verspreche ich Ihnen.« »Alles zu seiner Zeit, mein lieber Herr, alles zu seiner Zeit.« Auch er war höflich und auch er war sarkastisch. Der kurze Waffenstillstand zwischen den beiden Gegnern war bereits wieder zu Ende. Midwinter kehrte bedeutungsvoll wieder zu seinem Platze am Fenster zurück. Der Doktor wandte demselben augenblicklich noch bedeutungsvoller wieder den Rücken. Alan, welcher an anderer Leute Ansicht nie etwas auszusetzen fand und das Benehmen anderer nie einer kritischen Prüfung unterwarf, trommelte fröhlich mit seinem Messerhefte auf den Tisch. »Fahren Sie fort, Doktor«, rief er aus, »mein erstaunliches Gedächtnis ist noch immer so frisch wie je.« »Wirklich?«, sagte Mr. Horbury abermals die Erzählung von dem Traume mit den Blicken durchlaufend. »Erinnern Sie sich dessen, was sich ereignete, als Sie und ich gestern Abend mit der Wirtin am Schenktisch plauderten?« »Das versteht sich. Sie waren so gütig, mir ein Glas Grog zu reichen, das die Wirtin soeben für Sie gemischt hatte. Und ich war genötigt, dasselbe auszuschlagen, weil der Geschmack von Rum, wie ich Ihnen sagte, mir stets Übelkeit und Schwäche verursacht, in welcher Weise derselbe immer vermischt sein mag.« »Ganz recht«, erwiderte der Doktor, »und der Vorfall ist hier im Traume wieder hervorgebracht. Sie sehen diesmal den Schatten des Mannes und des Weibes zusammen. Sie hören das Ausgießen der Flüssigkeit, nämlich Rum aus der Flasche und Wasser aus dem Kruge der Wirtin im Hotel. Das Glas wird von dem Frauenschatten, der Wirtin, dem Schatten des Mannes, der bin ich, gereicht. Der männliche Schatten reicht dasselbe Ihnen, genau dasselbe, was ich tat. Die Übelkeit und Schwäche aber, die Sie mir vorher beschrieben, erfolgt ganz natürlich. Ich bin empört, Mr. Midwinter, diese geheimnisvollen Erscheinungen mit so jämmerlich unromantischen Originalen wie einer Hotelwirtin und einem Mann, der in einer ländlichen Gegend herumdoktert, zu identifizieren. Aber Ihr Freund wird Ihnen bestätigen, dass das Glas Grog von der Wirtin gemischt wurde und dass dasselbe durch meine Hand an ihn gelangte. Wir haben die Schatten jetzt, genau wie ich es erwartete, gefunden und es bleibt uns jetzt nur noch zu erklären übrig, was mit zwei Worten geschehen kann, in welcher Weise dieselben im Traume erschienen. Nachdem der träumende Geist versucht hatte, den wachen Eindruck von dem Doktor und der Wirtin einzeln in Verbindung mit den verkehrten Umständen hervorzubringen, findet derselbe sich beim dritten Versuche zurecht und bringt den Doktor und die Wirtin zusammen unter den richtigen Umständen zum Vorschein. Da haben Sie die Geschichte in einer Nussschale. Erlauben Sie mir, Ihnen mit meinem besten Danke für Ihre vollständige und auffallende Bestätigung der rationellen Theorie der Träume Ihr Manuskript zurückzugeben. Mit diesen Worten überreichte der Dr. Midwinter dasselbe mit der unbarmherzigen Höflichkeit eines Siegers. »Wunderbar, von Anfang bis zu Ende kein Punkt übergangen beim Jupiter«, rief Allen mit der bereitwilligen Bewunderung großer Unwissenheit. »Welch eine erstaunliche Sache doch die Wissenschaft ist!« »Kein Punkt übergangen, wie Sie sagen«, bemerkte der Doktor wohlgefällig, »und dennoch bezweifle ich, ob es uns gelungen ist, Ihren Freund zu überzeugen.« »Sie haben mich nicht überzeugt«, sagte Midwinter, »aber ich maße mir deshalb nicht an zu behaupten, dass Sie Unrecht haben.« Er sprach sehr ruhig, ja, fast traurig. Die fürchterliche Überzeugung von dem übernatürlichen Ursprung des Traumes, der er zu entfliehen versucht, hatte sich abermals seiner bemächtigt. Sein ganzes Interesse an der Untersuchung war zu Ende, seine ganze Empfindsamkeit gegen die irritierenden Wirkungen derselben verschwunden. Irgendeinem anderen Manne gegenüber würde Mr. Horbury sich durch ein Zugeständnis wie das, welches sein Gegner ihm soeben gemacht, besänftigt gefühlt haben. Aber er hegte eine zu herzliche Abneigung gegen Midwinter, um ihn in friedlichem Genusse seiner eigenen Meinung zu belassen. »Geben Sie zu«, frug der Doktor kampflustiger denn je, »dass ich die Spuren jedes Ereignisses in dem Traume bis zu den wachen Eindrücken zurückverfolgt habe, die dem Traume Mr. Armadales vorangingen?« »Ich möchte dies gerade nicht in Abrede stellen«, sagte Midwinter resigniert. »Habe ich die Schatten mit ihren lebenden Originalen identifiziert?« »Sie haben dies zu Ihrer eigenen und zu meines Freundes Zufriedenheit getan«, »zur meinigen nicht.« »Zur Ihrigen nicht? Können wohl Sie dieselben identifizieren?« »Nein, ich kann bloß warten, bis die lebenden Originale sich in der Zukunft offenbaren.« »Das heißt wie ein Orakel gesprochen, Mr. Midwinter. Haben Sie gegenwärtig irgendeine Vorstellung, wer jene lebenden Originale sind?« »Ja.« »Ich glaube, dass künftige Ereignisse den Schatten des Weibes mit einer Person identifizieren werden, der mein Freund noch nicht begegnet ist, und den des Mannes mit mir.« Allen wollte sprechen. Der Doktor verhinderte ihn daran. »Lassen Sie uns darüber klar werden«, sagte er zu Midwinter. »Darf ich, indem ich Ihre eigene Beteiligung für den Augenblick beiseite lasse, fragen, wie ein Schatten, an dem keine besonderen Kennzeichen wahrnehmbar sind, mit einem lebenden Weibe identifiziert werden kann, das Ihr Freund gar nicht kennt?« Midwinters Gesicht rötete sich ein wenig. Er fing an, die Geißel der Logik des Doktors zu fühlen. »Das Landschaftsbild in dem Traume hatte seine besonderen Kennzeichen«, sagte er, »und in dieser Landschaft wird das Weib erscheinen, wenn es sich zum ersten Male zeigt. Und dasselbe soll vermutlich mit dem Mannesschatten der Fall sein«, sagte der Doktor, »den Sie so beharrlich mit Ihrer eigenen Person identifizieren. Sie werden in der Zukunft mit einer in Gegenwart Ihres Freundes zerbrochenen Statue, mit einem langen, auf einen Garten hinausgehenden Fenster und einem Regen in Verwendung stehen, der ans Fenster schlägt. Wollen Sie dies sagen?« »Dies will ich sagen.« »Und so soll es sich vermutlich auch mit der nächsten Vision verhalten. Sie und das geheimnisvolle Weib werden an einem bis jetzt unbekannten Orte zusammengeführt werden und Mr. Armadale eine bis jetzt ungenannte Flüssigkeit überreichen, die ihm Unwohlsein verursachen wird? Wollen Sie mir allen Ernstes sagen, dass Sie dies glauben?« »Ich sage Ihnen allen Ernstes, dass ich dies glaube.« »Und Ihrer Ansicht nach werden diese Erfüllungen des Traumes den Fortgang gewisser Ereignisse bezeichnen, in die Mr. Armadales Glück oder Mr. Armadales Sicherheit in gefährlicher Weise verwickelt ist?« »Dies ist meine feste Überzeugung.« Der Doktor stand auf, legte sein moralisches Seziermesser beiseite, nahm dasselbe jedoch nach einem Augenblick der Überlegung wieder auf. Noch eine letzte Frage, sagte er. Haben Sie irgendeinen Grund dafür anzugeben, dass Sie eine so fernliegende, mystische Ansicht vorziehen, wenn eine unwiderlegbare Erklärung des Traumes klar vor Ihren Augen liegt? Keinen Grund, erwiderte Midwinter, den ich Ihnen oder meinem Freunde zu nennen imstande bin. Der Doktor sah mit der Miene eines Mannes auf seine Uhr, der sich plötzlich erinnert, seine Zeit vergeudet zu haben. »Wir gehen nicht von demselben Punkte aus«, sagte er, »und würden zu keiner Übereinstimmung gelangen, wenn wir bis zum Tage des jüngsten Gerichts disputierten. Entschuldigen Sie mich, wenn ich Sie etwas plötzlich verlasse. Es ist später, als ich glaubte, und meine Patienten erwarten mich im Konsultationszimmer.« »Wenigstens habe ich Sie überzeugt, Mr. Armadale, und deshalb ist die Zeit, die wir auf diese Auseinandersetzung verwendet haben, keine ganz verlorene. Bitte verweilen Sie hier und rauchen Sie Ihre Zigarre. Ich werde Ihnen in weniger als einer Stunde wieder zu Diensten stehen.« Er nickte Ellen herzlich zu, verbeugte sich steif gegen Midwinter und verließ das Zimmer. So wie der Doktor den Rücken gewendet hatte, verließ Alan seinen Platz am Tische und wandte sich mit jener unwiderstehlichen Herzlichkeit zu seinem Freunde, die stets ihren Weg zu Midwinters Sympathie gefunden hatte, von dem ersten Tage an, da sie einander in dem Wirtshause in Somersetshire begegnet waren. »Jetzt, da das Wortgefecht zwischen dir und dem Doktor vorüber ist«, sagte Alan, »wünsche ich meinerseits ein paar Worte zu sagen.« »Willst du etwas für mich tun, das du nicht für dich selber zu tun einwilligen würdest?« Midwinters Gesicht klärte sich augenblicklich auf. »Ich will alles tun, was du von mir verlangst«, antwortete er. »Sehr wohl. Willst du den Traum von diesem Augenblicke an gänzlich aus unserer Unterhaltung verbannen?« »Ja, wenn du dies wünschest.« »Willst du noch einen Schritt weiter gehen? Willst du aufhören, an denselben zu denken?« »Es ist schwer, den Gedanken daran zu unterdrücken, Alan, aber ich will es versuchen.« »Du bist ein guter Junge. Jetzt gib mir jenes bettelhafte Stück Papier und lass mich zerreißen und damit der Sache ein Ende machen.« Er versuchte, seinem Freunde das Manuskript aus der Hand zu reißen, doch Midwinter war zu schnell für ihn und rettete das Papier vor Alans Griff. »So gib's mir doch«, bat Alan. »Es liegt mir besonders daran, meine Zigarre damit anzubrennen.« Midwinter zögerte. Es war schwer, Alan zu widerstehen, dennoch widerstand er ihm. »Ich will ein wenig warten«, sagte er, »ehe ich es dir gebe, um deine Zigarre damit anzubrennen.« »Wie lange? Bis morgen?« »Länger.« »Bis wir die Insel Man verlassen?« »Länger.« »Zum Henker, gib mir eine deutliche Antwort auf eine deutliche Frage. Wie lange willst du warten?« Midwinter legte das Manuskript sorgfältig wieder in sein Taschenbuch. »Ich will warten«, sagte er, »bis wir in Thorpe Ambrose angelangt sind.« Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 9. Oktober 2023.